beim Abschied. Leise Servus, nicht leb wohl und nicht adieu. Diese Worte tun nur weh, doch das kleine Wörterl Servus ist ein lieber letzter Gruß, wenn man Abschied nehmen muss. Es gibt ja raus, ja rein, am neuen Wein und neue Liebelein. Sag beim Abschied leise Servus, denn gibt's auch kein Wiedersehen. Einmal war es doch schön. Es gibt kein Muss ewig und kein Glück für ewig, so ist's heut im Leben. Und darum kann's auch eben ewige Liebe nicht geben. Es kommt für alle schon einmal die Endstation, man ändert heut sein Gspusi, wie sein Lieblingsmusi. Saison. Sag beim Abschied leise Servus, nicht leb wohl und nicht adieu. Diese Worte tun nur weh, doch das kleine Wörterl Servus ist ein lieber letzter Gruß, wenn man Abschied nehmen muss. Es gibt ja raus, ja rein, an neuen Wein und neue Liebelein. Sag beim Abschied leise Servus, denn gibt's auch kein Wiedersehen. I'm